Land und wird so erschossen marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Die Straße frei, den braunen Bataillonen, die Straße frei, dem Sturmabteilungsmann. Es schauen aus Haken, Kreuz voll Hoffnung, schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an, ja! Yeah! Geist in unseren Reihen mit.